Willkommen im Lesepark. Lösungen zur Höraufgabe. Erstens. Wie heißen die beiden Clowns? Richtig ist die dritte Antwort. Asa und Oso. Zweitens. Was kann im Lesepark geübt werden? Richtig ist die zweite Antwort. Lesen. Drittens. Ergänzt den Lückentext. Die richtige Reihenfolge der einzusetzenden Wörter ist Kiosk, schnell, lesen. Folgende Sätze sollten entstehen. Im Kiosk machst du eine Pause. Dort testest du, wie schnell du schon lesen kannst. Und jetzt los geht's! Wammel mit uns in den Lesobam!